Fußnote. Morus entwickelte darin einige interessante Ideen, wie zum Beispiel die rituelle gegenseitige Nacktbeschau von möglichen Ehepartnerinnen auf Utopia statt der verhüllten und damit enorm risikobehafteten Sitte seiner Zeit. Ende der Fußnote. Sein imaginierter Nichtort, vom griechischen U gleich Nicht und Topos gleich Ort, ein ideales Nirgendwo, zu gut, um wahr zu sein, prägt bis heute unsere Vorstellung einer in der Ferne liegenden, besseren Gesellschaft. Eine Utopie ist die Projektionsadresse aller guten Wünsche, wird jedoch oft als illusorisch hingestellt und ist somit auch abwertend konnotiert. Das ist ja utopisch, sagt man, wenn etwas unerreichbar erscheint oder jemand ein viel zu optimistisches Ideal erträumt. Angesichts unserer heutigen selbstzerstörerischen Systeme und der konsequenten Vernichtung von Lebensraum für die Erhaltung eines geradezu ungesunden Überflusses ist klar, die wahre Utopie einer Mehrheitsgesellschaft liegt nicht weit in der Zukunft und bedarf allerlei tatkräftiger Veränderung. Unser verklärter, kaputter, suizidaler Status quo ist der eigentliche Nichtort im Sinne einer Prätopie oder Egotopie, der Ort eines Ichs, das nur an sich denkt. Seine ausgesprochenen Bewahrer sind die sogenannten Konservativen, die man präziser Destruktive nennen sollte. Demgegenüber erscheinen die vermeintlich utopischen Vorstellungen der grundlegenden Transformation aller Lebensbereiche als einzig sinnvoller Ausweg aus der ewigen Fortsetzung unseres zersetzenden Lebensstils. Die Philosophin Eva von Redeker hat in ihrem Buch »Revolution für das Leben – Philosophie der neuen Protestformen« von 2020 nachgezeichnet, wie sich der Utopiebegriff im Lauf der Zeit verändert hat. Für Karl Marx etwa war die Utopie gleich Ukronos, die Zeit nach dem Kapitalismus, in der man seine Stunden und Tage nicht mehr verkaufen muss, wie das im Kapitalismus der Fall ist.